Eine Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Besuches von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Bezirk Jagang fand am 6. September in der Stadt Gangye statt. Daran nahmen die Funktionäre der Partei und Marktorgane und der Massenorganisationen sowie die Werktätigen des Bezirkes teil. Der Referent verwies darauf, dass Kim Il-sung und Kim Jong-il im September 1955, 1966 verschiedene Einheiten der Kreise Chosan, Viwon und Sijung sowie des damaligen Kreises Mampo besucht und dabei die Wege für den Bezirk gezeigt hatten. Der historische Besuch sei zu einem wichtigen Anlass dazu geworden, die Wirtschaft des Bezirkes weiterzuentwickeln und das Volksleben zu verbessern. Alle Funktionäre und Werktätigen des Bezirkes sollten der Partei nach und voller Siegeszuversicht und Optimismus mit Energie arbeiten und so den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates beschleunigen.